Доброе утро, дорогие. Guten Morgen, meine Lieben. Благословенного вам дня. Ich wünsche euch einen gesegneten Tag. Господь нас так любит. Der Herr liebt uns so sehr. Он так благ к нам. Er ist so gütig zu uns. Его любовь совершенная. Denn seine Liebe ist vollkommen. Безусловная. Sie ist bedingungslos. И я желаю всем вам. Und ich wünsche euch allen, чтобы вы познали эту любовь. Damit ihr diese Liebe erkennt. Бесконечную. Diese unendliche Liebe. Чтобы вы смогли ощутить себя. Damit ihr euch fühlen könnt, принятыми, angenommen и драгоценными в глазах Господа. Und kostbar in den Augen Gottes. Благословенного вам дня. Ich wünsche euch einen gesegneten Tag. А мы продолжаем нашу серию. Und wir machen weiter mit unserer Predigtserie. Распознать невидимые реальности. Unsichtbare Wirklichkeiten erkennen. И я буду сегодня говорить о силе откровения. Und ich werde heute über die Kraft der Offenbarung reden. В последние месяцы люди стали по-другому смотреть на жизнь. Also die letzten Monate haben die Menschen angefangen, ihr Leben anders zu betrachten. Люди стали по-другому ценить то, что всегда было доступно. Die Menschen haben angefangen, das besser zu schätzen, was vorher so gut zugänglich war. Они стали по-другому относиться друг к другу. Sie haben angefangen, einander anders zu behandeln. Они стали относиться по-другому к Богу. Sie haben angefangen, andere Beziehungen zu Gott zu pflegen. У людей появились вопросы. Die Menschen haben Fragen bekommen. И вот в своем стремлении познать Бога люди ищут ответов. Und in ihrem Streben nach Gott zu suchen, beziehungsweise Gott zu erfahren, suchen sie nach Gott. Они имеют жажду. Sie haben Hunger. И знаете, религия, она не может дать им эти ответы. Und wisst ihr, die Religion kann ihnen diese Antworten nicht geben. Я думаю, что ни в какой сфере нашей жизни не было столько спекуляций, столько ереси, как в сфере веры. Ich denke, dass es nirgendwo wie in der Religion so viele Vermutungen und so viele Spekulationen gegeben hat. И вот люди спрашивают сегодня. Und die Menschen fragen heute, как когда-то Пилат. Wie mal Pilatus gemacht hat. Что есть истина? Was ist die Wahrheit? Кто прав? Wer hat recht? За кем идти? Wem soll man folgen? У кого есть ответы? Wer hat die Antworten? Но знаете, истина, она в Слове Божьем. Aber wisst ihr, die Wahrheit ist in Wort Gottes. Когда человек начинает читать Библию, wenn der Mensch anfängt, die Bibel zu lesen, когда он начинает углубляться в Слово Божье, wenn er anfängt, in das Wort Gottes, sich zu vertiefen, тогда Бог приходит, открывается ему. Dann kommt Gott zu ihm und offenbart sich ihm. И тогда начинает говорить истину прямо в его сердце. Und dann fängt er direkt in sein Herz, die Wahrheit zu sprechen. И не бывает живой веры без живых отношений с Богом. Und es gibt keinen lebendigen Glauben ohne eine lebendige Beziehung. Вот эта вера, нам нужна такая вера, которая могла бы пронести нас вот каждый день через все обстоятельства. Also das ist so ein Glaube, dass wir haben sollten, dass uns durch alle Umstände des Lebens durchbringen kann. И в этом есть отличие живой веры от религии. Und da unterscheidet sich der lebendige Glaube von der Religion. И сегодня мир спрашивает. Und heute fragt sich die Welt, а действительно ли то, что записано в Библии, это правда? Ist tatsächlich alles, was in der Bibel so reingeschrieben ist, die Wahrheit? А может ли Бог также сегодня творить чудеса? Vielleicht tut Gott auch heute Wunder. А как узнать Бога? Und wie erkennt man Gott? И много-много вопросов задает этот мир. Und viele Fragen stellt sich diese Welt. Мы хотим переживать Бога. Wir wollen Gott erfahren und erleben. Мы хотим жить в Его присутствии. Wir wollen in seiner Gegenwart leben. Мы хотим жить здесь, на земле, уже в Его царстве. Wir wollen bereits hier auf der Erde in seinem Reich leben. Мы хотим видеть сверхъестественное проявление Его силы в нашей жизни. Wir wollen das übernatürliche Wirken, seine Kraft jetzt in unserem natürlichen Leben. Haben. Но знаете, вот вся суть, она не в чудесах. Aber wisst ihr, der ganze Sinn steckt nicht in den Wunder. Но в отношениях с живым Богом. Sondern in der Beziehung zu einem lebendigen Gott. И вот люди ищут чудес. Also suchen die Menschen nach Wunder. Да, они падки на чудеса. Ja, man ist anfällig für solche Sachen, also für Wunder. Да, поэтому, наверное, есть сейчас эти шарлатаны, эти экстрасенсы, которые все еще не теряют своей популярности. Deswegen gibt's vielleicht solche Scharlatanen, solche Экстрасенсен, oder wie heißt das, diese Esoterik-Szene, да, которые, wo die Leute damit begeistern. Да, они имитируют эти чудеса. Also sie imitieren diese Wunder. Но чудеса и проявление сверхъестественной силы — это это просто некоторые качества Бога. Aber die Wunder und das Zeigen von den übernatürlichen Kraft von Gott, das ist einfach eine der Charaktereigenschaften Gottes. Но важно отношение с Богом. Aber wichtig ist eine Beziehung zu Gott. Когда вот Творец всей вселенной. Wenn der Schöpfer von der ganzen vom ganzen Universum. Он просто приходит к тебе лично. Wenn er einfach zu dir persönlich kommt. Когда он склоняется к тебе. Wenn er zu dir beugt. Ты молишься ему. Du betest zu ihm. И он открывает свое ухо для тебя. Und er öffnet sein Ohr zu dir. И он говорит твою жизнь. Und er spricht in dein Leben hinein. Он исцеляет твои раны. Er heilt deine Wunden. Он утешает тебя. Er tröstet dich. И дает тебе силы идти дальше. Und er gibt dir die Kraft weiterzugehen. Ты не можешь познать Бога своим интеллектом. Du kannst Gott nicht mit deinem Intellekt erkennen. Тебе нужно откровение. Du brauchst eine Offenbarung. Даже если ты просто будешь читать Библию. Auch wenn du einfach so die Bibel lesen wirst. Тебе нужно откровение. Du brauchst eine Offenbarung. И Бог, Он не прячется от нас. Und Gott versteckt sich nicht von uns. Он хочет, чтобы мы знали Его лично. Sondern er möchte, dass wir alle ihn persönlich kennenlernen. И вот когда Иисус, Он жил на земле. Wo Jesus auf der Erde gelebt hat. Он постоянно говорил проповедовал о своем отце. Also er hat ständig geredet und gepredigt über seinen Vater. Люди не знали его отца. Menschen kannten seinen Vater Иисус nicht. Знал своего отца. Aber Jesus kannte seinen Vater. У людей не было этого откровения. Die Menschen hatten diese Offenbarung nicht. А у Иисуса было это откровение. Aber Jesus hatte diese Offenbarung. И именно это откровение. Und genau diese Offenbarung. Не просто какая-то информация о Боге. Nicht nur irgendeine Information über Gott. Не просто не какая-то там религия. Nicht irgendeine Religion. Но именно откровение о Боге, оно меняет человека. Sondern genau diese Offenbarung über Gott verändert den Menschen. Вот в Евангелиях мы читаем о том, все, что совершал Иисус. Also in Evangelien lesen wir alles, was Jesus so gemacht hat. Как он совершал чудеса, wie er damals die Wunder vollbracht проповедовал, hatte, wie er gepredigt hat. И его ученики, они были с ним каждый день. Und seine Jünger, also seine Schüler, waren mit ihm jeden Tag. Они были свидетелями всему этому. Also sie waren Zeugen von all dem. Но там написано, что они не верили в него. Aber dort steht geschrieben, dass sie an ihn nicht geglaubt haben. И вот Иисус укрощает бурю. Und so zähmt Jesus den Sturm. Они плывут на лодке по Галилейскому морю. Sie sind in einem Boot auf dem Galiläischen Meer. Mm-hmm. И тут ученики кричат. Und hier schreien die Schüler. Кто же это ж, кто кому повинуется и волны, и море, и ветры? Also die schreien entsetzt und sagen, wer ist derjenige, dem die Wellen und der Sturm gehorcht? Они с ним уже не первый месяц. Sie sind bei ihm nicht den ersten Tag oder nicht den ersten Monat. И не задают вопрос, кто же это? Und doch stellen sie die Frage, wer ist das? Или в Евангелии от Марка 16 главе мы читаем. Oder aus dem Evangelium Markus 16 lesen wir. Когда ученики услышали, что Иисус жив, als die Jünger gehört haben, dass Jesus lebt, и что Мария Магдалина видела его, und dass die Maria Magdalena ihn gesehen hat, написано, они не поверили. Steht hier, dass sie ihm nicht geglaubt haben. И потом, когда двое из них позже пошли в Эммаус, und dann später, als die zwei von ihnen nach Эммаус gegangen sind, и там повстречался им Иисус на дороге, und dort traf sie Jesus. Они возвращаются назад. Sie gehen wieder zurück. И они рассказывают. Und sie erzählen. Мы видели Иисуса. Wir haben Jesus gesehen. Он живой. Er lebt. Он преломлял с нами хлеб. Er hat mit uns das Brot gebrochen. Он открывал нам Писание. Er hat uns die Schrift geöffnet. Мы были с ним. Wir waren bei ihm. Он живой. Er lebt. Написано. Они опять не поверили. Und es steht geschrieben, dass sie schon wieder nicht geglaubt haben. И это уже три года прошло. Und es sind schon drei Jahre vorübergegangen. И они все еще не верят. Und sie glauben immer noch nicht. То есть у них не было откровения о нем. Das heißt, sie hatten keine Offenbarung über ihn gehabt. Конечно, ученики, они верили в него как в классного учителя. Natürlich haben die Jünger an ihn geglaubt als einen guten Lehrer. Они видели его как целителя. Sie haben ihn als Heiler gesehen. Они, может быть, верили в него как в пророка, который Моисей обещал. Vielleicht haben sie an ihn geglaubt als Propheten, wo Mose versprochen hat. Но у них не было откровения о нем как о Сыне Божьем. Aber sie hatten keine Offenbarung über ihn gehabt, über den, dass er Sohn Gottes ist. Они не понимали, что он спаситель. Sie haben nicht begriffen, dass er der Retter ist. И когда я читал эти места в Евангелии, und wo ich diese Bibelstellen las aus den Evangelien, у меня просто в голове это не укладывалось. Ich konnte das einfach nicht begreifen. Как ты мог, Иисус, доверить дело всей твоей жизни вот этим трусам? Also wie konntest du, Jesus, all dein Werk, Lebenswerk diesen Feiglingen anvertrauen? Вот этим неверующим людям, как ты мог доверить? Also diesen ungläubigen Menschen, wie konntest du das ihnen anvertrauen? Они были трусами и предателями. Sie waren Feiglinge und sie waren Verräter. Вот буквально несколько часов назад они клялись ему, что пойдут за ним в огонь и в воду. Also wortwörtlich haben sie ein paar Stunden davor ihm versprochen, dass sie durch Feuer und durchs Wasser mit ihm durchgehen. Потом пришли стражники. Dann kamen die Wächter. Арестовали Иисуса. Haben Jesus verhaftet. И все как ветром сдуло. Und sie sind alle verschwunden. И мы читаем от Марка 16 глава 15-18 стих. Und wir lesen aus Markus 16 die Verse 15 bis 18. Genau. И сказал им: идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. И сказал: и уверовавших же будут сопровождать сии знамения. Именем моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змеи, и если что смертоносное выпьют, не повредит им. Возложат руки на больных, и они будут здоровы. Und er sprach zu ihnen: Geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Diese Zeichen werden aber die begleiten, die gläubig geworden sind. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Sie werden in neuen Sprachen reden. Schlangen werden sie aufheben. Und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Kranken werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohlbefinden. Jesus, ты не ошибся? Jesus, hast du dich vielleicht geirrt? Ты вообще на кого оставляешь дело своей жизни? Wem hinterlässt du überhaupt dein Lebenswerk? Ты не просто оставил небо. Du hast nicht nur einfach den Himmel verlassen. Ты не просто славу свою оставил. Du hast nicht einfach deine Herrlichkeit hinter dir gelassen. Ты жизнью своей пожертвовал. Sondern du hast dein Leben geopfert dafür. Jesus, а как же крест? Jesus, und was ist mit dem Kreuz? И вот сейчас ты доверяешь дело всей своей жизни. Und jetzt vertraust du dein Lebenswerk. Вот этих людей, которым ты проповедовал, которых ты исцелял. Also, diese Menschen, denen du gepredigt hast, die du geheilt hast. Вот этим трусам. Diesen Feiglingen. Вот представьте себе, что вы что-то строите. Also, stellt euch vor, ihr baut etwas. Вот дело всей твоей жизни. Also, das ist das Werk deines Lebens. Вот тебе выпал шанс один раз в жизни. Also, du hast eine Chance, also einmalige Chance in deinem Leben. Ты инвестируешь bekommen. Себя. Du investierst dich da rein. Инвестируешь свое время. Du investierst deine Zeit. Инвестируешь свои финансы. Du investierst dein Geld da rein. Ты ночей не спишь. Du schläfst nächtelang nicht durch. Икры не доедаешь. Und isst nicht genug. Работаешь, работаешь, also, работаешь. Du ackerst, du ackerst, du ackerst. И вдруг приходит время, как то, что тебе, ты понимаешь, что тебе нужно это кому-то передать. Und plötzlich kommt die Zeit, wo du verstehst, dass du das jemandem übergeben sollst. А кандидаты, они трусливы. Aber die Kandidaten dafür sind Feiglinge. Они некомпетентны. Sie sind nicht kompetent. И они вообще не верят в тебя. Und überhaupt, sie glauben nicht an dich. И вот я размышлял. Und so habe ich mir Gedanken darüber gemacht. Иисус, как так? Jesus, wie? Они же не смогут. Sie schaffen das doch nicht. Они не смогут. Sie schaffen das doch nicht. Но мы читаем дальше. Aber wir lesen weiter. 19-20 стих. Also die Verse 19 bis 20. Итак, Господь после беседования с ними вознесся на небо и воссел одесную Бога, а они пошли и проповедовали везде при Господнем содействии и подкреплении слова последующими знамениями. Der Herr nun wurde, nachdem er mit ihnen geredet hatte, aufgenommen in den Himmel und setzte sich zu Rechten Gottes. Sie aber gingen hinaus und verkündigten überall. Und der Herr wirkte mit ihnen und bekräftigte das Wort durch die begleitenden Zeichen. Они пошли и проповедовали. Also sie gingen und predigten. То есть они рискнули. Das heißt, sie haben riskiert. Они рискнули. Sie haben riskiert. И у меня есть хорошая новость сегодня для нас. Und ich habe eine gute Neuigkeit für uns. Ученики Иисуса. Die Jünger von Jesus. Они не были суперменами. Sie waren keine Supermen. Они были такими же, как ты и я. Sie waren genau solche Menschen wie du und ich. Со своими сомнениями. Mit ihren Zweifeln. Со своими проблемами. Mit ihren Problemen. Работами. Mit ihren Jobs. Jobs. Как угодить жене или теще. Also, wie macht man recht seiner Frau oder seiner Schwiegermutter? Они были такими же, как ты и я. Also, sie waren genauso wie du und ich. Но они рискнули. Aber sie haben riskiert. И потом в Деяниях апостола мы читаем. Und dann später in Apostelgeschichte lesen wir, что сошел на них Дух Святой. Dass der Heilige Geist über sie kam. И они получили силу. Und sie haben Kraft bekommen. Они получили силу. Sie haben Kraft bekommen. Они пошли, стали проповедовать. Und sie gingen und haben angefangen zu predigen. И тысячи людей обратились к Богу. Und tausende von Menschen haben sich zu Gott bekannt. И вот так родилась церковь. Und so kam die Gemeinde zustande. Что же произошло с этими трусами? Also was passierte mit diesen Feiglingen? Они получили откровение. Sie haben eine Offenbarung bekommen. Они отбросили свою слабость. Sie haben ihre Schwächen einfach weggetan. Свои сомнения. Ihre Zweifel. Они получили откровение. Sie haben eine Offenbarung bekommen. И приняли силу. Und haben die Kraft empfangen. И приняли силу. Und sie haben sie angenommen. И точно так же происходит теперь. Und genauso passiert es heute. Когда в твою жизнь приходит откровение, wenn in dein Leben eine Offenbarung kommt, тогда ты наполняешься силой. Dann erfüllst du dich mit der Kraft. Когда приходит дерзновение, dann kommt die Kühnheit. Ты идешь и проповедуешь. Du gehst und verkündigst. И люди спасаются. Und die Menschen werden gerettet. Не твоя теория, какая-то теория, демагоги спасают людей. Also nicht deine Theorie oder deine Demagogie rettet die Menschen. Потому что вот эта вся пустая демагогия, эти все теории, они уже, люди уже сыты по горло всем этим. Also die Menschen haben schon satt von diesen leeren Gerede, von dieser Demagogie. Mm-hmm. Людей спасает откровение. Denn die Menschen rettet die Offenbarung. Не религиозная какая-то традиция. Also nicht irgendwelche religiösen Traditionen. Но откровение. Sondern eine Offenbarung. Поэтому если у тебя есть откровение. Deswegen wenn du eine Offenbarung hast. Если ты получил это откровение. Wenn du diese Offenbarung bekommen тогда hast. Тогда иди и делись с людьми. Dann gehe und teile es mit den Menschen. А людей откровений их не так уж и много. Denn die Menschen der Offenbarung sind leider nicht so viele. Только вот человек откровения, он реально может влиять на других людей. Nur ein Mensch der Offenbarung kann tatsächlich real eine Wirkung haben auf die anderen Menschen. У людей много сейчас вопросов. Die Menschen haben heute sehr viele Fragen. И они задумываются о смысле жизни. Und sie machen sich Gedanken über den Sinn des Lebens. Но на самом деле, aber tatsächlich, люди жаждут не знания о Боге. Sehnen sich die Menschen nicht nach dem Wissen über Gott. Им не нужна информация. Sie brauchen keine Information. Для этого Google есть. Dafür haben sie ihren Google. Люди жаждут откровения. Sondern die Menschen hungern und dursten nach der Offenbarung. Откровение о Боге. Nach der Offenbarung über Gott. Вот что такое церковь? Also was ist eine Gemeinde? Что такое церковь? Was ist eine Gemeinde? Здание? Ist es ein Gebäude? Колокола? Sind das Glocken? Может быть, какие-то организации благотворительные. Also vielleicht Wohltätigkeitsorganisationen. Церковь – это люди, наполненные силой откровения. Also Gemeinde sind Menschen, die voll sind von Offenbarung Gottes. Наполненные Святым Духом. Die erfüllt sind durch den Heiligen Geist. Это последователи Иисуса Христа. Das sind Nachahmer, das sind Nachfolger Jesus Christus. Не какие-то философы, рассуждающие о вере. Also nicht irgendwelche Philosophen, die über den Glauben diskutieren. И не те люди, которые просто верят. Und nicht die Menschen, die einfach so glauben. Это Божьи люди. Das sind Gottes Menschen, которые несут в себе образ Бога, die in sich das Bild Gottes bringen. Вы понимаете разницу? Begreift ihr den Unterschied? Вот каким был Иисус? Also wie war Jesus? Каким был Иисус? Also wie war Jesus? Он был ревностным. Er war eifrig. Он был горящим. Er war brennend. Он был страстным. Er war leidenschaftlich. Вот у нас есть пример, на который нам равняться. Also wir haben so ein Vorbild, an den wir uns richten können. Однажды он сказал. Eins hat er mal gesagt. Мы читаем Евангелие от Иоанна 14 глава 12 стих. Das lesen wir aus von Johannes 14:12. Истинно, истинно говорю вам, верующий в меня, дела, которые творю я, и он сотворит, и больше сих сотворит, потому что я к Отцу моему иду. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue, und wird größere als diese tun, weil ich zu meinem Vater gehe. Что, Иисус? Was, Jesus? Разве такое вообще возможно? Ist sowas überhaupt möglich? Кто вообще может сотворить больше чудес, чем сотворил сам Иисус? Was, wer kann so viele Wunder, noch größere Wunder tun als Jesus selbst? Но я верю тому, что говорит Иисус. Aber ich glaube dem, was Jesus sagt. Если он сказал, что это возможно, значит это истина. Also wenn er gesagt hat, dass es möglich ist, dann ist es eine Wahrheit. Иисус имел в виду, Jesus hat gemeint, что он идет к Отцу, dass er zum Vater geht, но он пошлет вместо себя на землю Дух Святой. Aber er schickt auf die Erde anstatt sich einen Heiligen Geist. И когда Иисус действовал, делал что-либо, он всегда действовал в силе Святого Духа. Und wo Jesus etwas getan hat oder etwas bewirkt hatte, der hat immer durch die Kraft des Heiligen Geistes поэтому das getan. Поэтому он говорит, если я делал, то и вы будете делать. Deswegen hat er gesagt, wenn ich das gemacht habe, dann werdet ihr das auch tun. Вот нам дан Святой Дух. Also uns ist der Heilige Geist Тебе gegeben worden. Тебе мне дан also Святой Дух. Also dir und mir ist der Heilige Geist gegeben worden. Не для того, чтобы кого-то удивлять чудесами. Nicht dafür, um jemanden mit Wundern zu begeistern oder zu beeindrucken. И не для того, чтобы занять Царстве Божьем какой-то ранг. Und nicht im Reich Gottes irgendeinen Rang zu besetzen. Нам дан Дух Святой. Sondern der Heilige Geist hat uns gegeben worden. Это сила, чтобы жить свято. Das ist die Kraft, heilig zu leben. Это сила, чтобы побеждать в себе этого грешного Адама. Das ist die Kraft, in sich diesen sündigen Adam zu besiegen. А потом уже идти в этот мир и творить дела, которые делал Иисус. Und dann in die Welt hinausgehen und diese Werke zu tun, was Jesus getan hat. А его миссия, он сам сказал о ней. Und seine Mission, das hat selber über sie gesagt. Мы прочитаем, например, Евангелие от Луки, 4 глава, 18-19 стих. Das lesen wir zum Beispiel aus Lukas 4, die Verse 18-19. Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkünden. Hat mich gesalbt zu heilen, die zerbrochenen Herzen sind, Gefangenen die Befreiung zu verkünden und den Blinden, dass sie wieder sehend werden, Zerschlagene in Freiheit zu setzen, zu verkünden das angenehme Jahr des Herrn. Вот чем и нам нужно заниматься. Das ist genau das, was wir auch tun sollen. Благовествовать нищим духом. Also den Armen in ihrem Geist frohe Botschaft zu verkünden. Исцелять сокрушенных сердцем. Diejenigen, die zerbrochenen Herzen sind zu heilen. Открывать глаза слепым. Und den Blinden die Augen zu öffnen. И так далее, то, что мы читаем. Und dann, wenn wir dann, wo wir dann lesen. И у тебя для этого есть сила. Und dafür hast du die Kraft. Господь помазал тебя. Der Herr hat dich gesalbt. Но главное поставить правильные приоритеты. Es ist ganz wichtig, die Prioritäten richtig zu setzen. Если у тебя не будет силы жить свято, wenn du keine Kraft haben wirst, heilig zu leben, если у тебя не будет силы жить свято, wenn du keine Kraft haben wirst, heilig zu leben, тогда лучше вообще молчи, что ты христианин. Dann ist besser, wenn du schweigst, dass du ein Christ bist. И вот мы читаем Ефесянам, еще следующее место Писания, Ефесянам 3, глава 20 стих. Und so lesen wir aus der nächsten Bibelstelle, Epheser 3, 20. «А тому, кто действующий нас силой, может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем». Dem aber, der weit über die Maßen mehr zu tun vermag, als wir bitten oder verstehen, gemäß der Kraft, die in uns wirkt. Может сделать несравненно больше. Kann wesentlich mehr machen. Скажи вместе со мной. Also sag mit mir gemeinsam. Может сделать несравненно больше. Kann unvergleichlich mehr machen. В моей жизни. In meinem Leben. В твоей жизни. In deinem Leben. Он хочет. Er will es. Он хочет. Er will es. Мы даже не можем себе представить. Wir können uns das nicht einmal vorstellen. Как много Бог мечтает о нас. Wie viel Gott über uns träumt. Как много Он хочет нам дать. Wie viel er uns geben möchte. Мы даже сами не рискуем так высоко мечтать о себе. Also wir selbst riskieren nicht einmal so hoch über uns zu träumen. Но почему же мы тогда так мало имеем? Aber wieso haben wir denn so wenig? Вот здесь вот что-то нарушилось, какой-то сбой произошел. Also hier ist etwas schiefgelaufen. Я размышляла об этом. Ich habe darüber nachgedacht. Я пришла к выводу. Und ich bin zu so einem Fazit gekommen. Что мы хотим часто больше получать от Бога. Dass wir öfters mal mehr von Gott haben wollen, also empfangen wollen. Но мы не хотим, не желаем или не готовы отдавать. Aber wir sind, wir wünschen es nicht oder wir wollen es nicht oder sind nicht bereit, es wieder zu geben. Понимаете, есть законы физические, есть законы духовные. Ihr versteht ja, es gibt physische Gesetze und es gibt geistliche Gesetze. Ты никогда не сможешь ничего пожать, если ты не сеял. Also du kannst niemals etwas ernten, wenn du vorher nichts gesät hast. И вот условия для сверхъестественного действия Божьего в твоей жизни. Also so ist die Bedingung für die übernatürlichen Dinge in deinem Leben. Это умереть для себя. Also Gottes Wirken, das bedeutet für dich selbst zu sterben. Умереть для себя. Also für sich selbst zu sterben. Вы знаете, быть просто на связи с Богом. Also einfach in Verbindung mit Gott sein. Этого недостаточно. Das ist nicht genügend. Иметь откровение от Бога, этого тоже недостаточно. Und eine Offenbarung von Gott zu bekommen, ist auch nicht genügend. Вот смотрите, был Саул. Also schaut hier, es gab ja Saul. Он был помазан. Er war gesalbt. Он мог даже пророчествовать. Er konnte sogar prophezeien. Был такой пророк Иона. Und es gab einen Propheten Jona. Он тоже получал от Бога откровение. Er hat auch von Gott Offenbarungen empfangen. Но разве Бог смог пользоваться ими? Aber konnte denn Gott durch sie wirken? Смотрите, про Иона мы читаем всего три главы в Библии. Also schaut ihr, über Jona lesen wir nur drei Kapitel Saul, in der Bibel. Саула мы читаем, Бог вообще отверг. Und über Saul lesen wir, dass Gott ihn sogar abgewiesen hat, abgelehnt hat. Поэтому что толку слышать откровение, призыв Божий и не откликаться? Also welchen Nutzen bringt das uns, wenn wir Offenbarung hören, aber nicht darauf antworten? Ну, я думаю, наверное, все слышали про мать Терезу. Also ich denke, jeder von euch hat über die Mutter Teresa gehört schon mal. Да, но многие ли слышали про такого человека, как Hudson Taylor? Aber nicht viele haben über so einen Menschen gehört wie Hudson Taylor. Да, вот сейчас многие ругают китайцев. Also viele schimpfen jetzt über die Chinesen. Что они нам типа коронавирус принесли? Dass sie so ungefähr uns den Coronavirus gebracht haben. Да, вот проблемы у нас теперь типа из-за них. Also jetzt haben wir so ungefähr Probleme wegen ihnen. Но Hudson Taylor, он любил Китай. Aber Hudson Taylor liebte China. Он посвятил свою жизнь проповеди Евангелия среди китайцев. Also er hat sein Leben gewidmet für die Predigt den Chinesen. Hudson Taylor был англичанином. Hudson Taylor war ein Engländer. Еще в 12-летнем возрасте он решил стать миссионером и уехать в Китай. Also, wo er 12 Jahre alt war, wurde, hat er schon damals beschlossen, ein Missionar zu werden, nach China zu fahren. Хотя он был слаб здоровьем. Obwohl er schwache Gesundheit hatte. В 21 год он все равно отправляется в Шанхай. Also mit 21 Jahren fährt er doch nach China, also nach Shanghai. Он начинает там изучать язык. Er fängt an, dort Sprache zu lernen. Сближается с другими миссионерами. Und trifft andere Missionare. Но он замечает, что Евангелие распространяется не очень-то быстро. Und doch bemerkte, dass Evangelium nicht so schnell in China sich verbreitet. И он пытается понять причину. Und er versuchte, diesen Grund zu erfahren, warum. Да, как бы надо сказать, что китайцы, они относились очень агрессивно к иностранцам. Man muss aber eins bemerken, dass die Chinesen zu damaliger Zeit sehr aggressiv auf die Ausländer reagiert haben. Они ненавидели иностранцев. Sie haben sie gehasst. Они нападали, убивали их. Sie haben sie überfallen und haben sie getötet. Но знаете, также и миссионеры. Aber wisst ihr, auch die Missionare. Они не очень-то стремились сблизиться с местными людьми. Haben auch nicht einmal so sich die Mühe gemacht, an die Einheimischen ranzukommen. Они жили в изолированных, привилегированных районах. Also, sie wohnten in privilegierten und isolierten Gebieten. Они имели прислугу из местных людей. Sie haben Bedienstete gehabt von den Einheimischen. И, в общем-то, они ни в чем не нуждались. Und eigentlich haben sie nirgendwo Mangel gehabt. В то время, как вокруг люди умирали от голода. Wo zur gleichen Zeit Menschen um sie herum vor Hunger starben. И видя все это, und wo er das Ganze sah, Hudson Taylor решает стать китайцем. Also, entscheidet sich der Hudson Taylor, zu einem Chinesen zu werden. Und er flechtet sich einen Zopf. Also praktisch rasiert sich da, wie sie dann sich damals die Köpfe rasiert haben, aus. Zieht die Kleidung an, was die Einheimischen tragen. Er färbt sogar sich die Haut. И углубляется вглубь страны. Und geht in die Tiefe des Landes. Und er erleidet die ganzen Entbehrungen zusammen mit den Chinesen. Und die anderen missionarischen Organisationen, они не понимают вот этого странного Hudson Taylor, да? Und sie verstehen diesen seltsamen Hudson Taylor nicht. И они не хотят его поддерживать. Und sie wollen ihn überhaupt nicht unterstützen. Поэтому ему приходится организовать свою собственную миссию. Deswegen ist er dazu gezwungen, seine eigene missionarische Organisation zu gründen. И вместе с единомышленниками они идут еще дальше в страну. Und zusammen mit dem Gleichgesinnten gehen sie noch tiefer in das Land hinein. Они проповедуют и проповедуют и проповедуют. Also sie predigen und predigen und verkündigen das Wort. Очень тяжелые условия. Also unter sehr schwierigen Bedingungen. Очень тяжелый климат. Also eine sehr schwieriges Klima. И Hudson Taylor теряет жену, теряет всех своих детей. Und Hudson Taylor verliert seine Frau und alle seine Kinder. Но он не теряет свою веру. Aber er verliert nicht seinen Glauben. И вот в 1900 году. Und so in 1900. В Китае выходит указ. Wird ein Gesetz herausgebracht. Что все иностранцы приговариваются к смерти. Dass alle Ausländer ein Todesurteil bekommen. И в результате были убиты 153 миссионера. Und am Schluss wurden dann 153 Missionare umgebracht. И 53 ребенка. Und 53 Kinder. Дьявол постарался. Der Teufel hat sich sehr viel Mühe gegeben. Стереть всякое упоминание о Христе. Also jede Erinnerung über Christus verschwinden zu lassen. Но крест Иисуса Христа. Aber das Kreuz von Jesus Christus. Он уже глубоко укоренился в сердцах китайцев. Der wurde schon also der hat schon seine Wurzeln geschlagen in den Herzen von den Chinesen. И вот несмотря на все эти потрясения. Und trotz all diese Erschütterungen. Потом будущие эти восстания. Also die zukünftigen Aufstände. И даже несмотря на эту коммунистическую диктатуру, und auch trotz dieser kommunistischen Diktatur, Царство Божие, das Reich Gottes, распространяется по стране, verbreitet sich durch das Land hindurch, со скоростью огня, mit wie Lauffeuer. И вот, может быть, ты думаешь, und vielleicht denkst du dir, ну что такого сверхъестественного может сделать Бог через меня? Also was kann denn so großartig übernatürliches Gott durch mich tun? А я спрошу тебя. Aber ich frage dich. Как смог Бог? Also wie konnte Gott? Использовать вот такого слабого здоровья человека. Also so einen Menschen, der eine schwache Gesundheit hatte. Который не знал языка. Zu gebrauchen, der keine Sprache kannte. В агрессивной стране. Und in einem aggressiven Land. Как этот человек? Wie konnte dieser Mensch? Пробудить целую страну для Христа. Das ganze Land für Jesus zu erwecken. Он получил откровение. Er hat eine Offenbarung bekommen. Он услышал Божий призыв. Er hat Gottes Ruf gehört. И он откликнулся. Und er hat darauf geantwortet. И он решил умереть для себя. Und er hat beschlossen, für sich selbst zu sterben. И жить для Иисуса. Und für Jesus Christus zu leben. Я не думаю, что он мечтал, рассуждал, вот как Бог будет сверхъестественно действовать через меня. Also ich glaube nicht, dass er darüber geträumt hat oder diskutiert hat so mit sich selbst, dass wie Gott so durch ihn übernatürlich wirken kann. Я не думаю, что он искал каких-то чудес. Ich glaube nicht, dass er nach irgendwelchen Wunder gesucht hat. Он просто любил Иисуса. Sondern er hat einfach Jesus geliebt. Он шел и делал то, что он мог. Also er ging und tat das, was er konnte. И он нес эту любовь Иисуса этим китайцам. Und er trug diese Liebe zu diesen Chinesen. Вот когда ты любишь Иисуса, also wenn du Jesus liebst, тогда приходит любовь к людям. Dann kommt Liebe zu den Menschen. И у тебя появляется откровение о погибающих. Und du bekommst diese Offenbarung über die Verlorenen. И твоя вера und dein Glaube начинает действовать с любовью. Fängt an mit Liebe zu wirken. Тогда и бремя Господа, оно уже не кажется тебе таким тяжелым. Dann erscheint dir die Last Gottes nicht mehr so schwer. Вот Господь, Он видел проблему. Also der Herr hat Problem gesehen. Он видел проблему. Er hat das Problem gesehen. И искал решение. Und er hat nach einer Lösung gesucht. Бог всегда ищет человека. Also Gott sucht immer nach einem Menschen. Знаете, у Бога нет проблем с чудесами. Wisst ihr, Gott hat keine Probleme mit Wunder. У Бога есть проблема с людьми. Gott hat Probleme mit den Menschen. Кого послать? Wen soll er aussenden? Кого послать? Also wen senden? Кто пойдет? Wer wird gehen? Знаете, вот одно время. Wisst ihr, eine Zeit lang? Япония была очень открыта для Евангелия. Also war Japan sehr offen für das Evangelium. Но не нашлось тех смельчаков. Aber es gab diese Mutigen nicht. Которые пошли бы и стали проповедовать. Die gehen würden und dort predigen würden. О, там самураи. О, да sind Samurais. Харикири. Харикири. Айум самрикё. Айрик самрикё. Время шло. Also die Zeit ging vorbei. Время шло. Die Zeit ging. Никто не пошел. Und keiner ging dahin. И страна закрылась. Und das Land wurde zugemacht. Буддизм. Буддизмус. И всякие другие народные верования. Und alle anderen verschiedenen Volksreligionen. Взяли верх. Haben überhand genommen. И сегодня очень сложно достучаться до сердец японцев Евангелия. Und heute ist sehr schwierig, zu den Herzen der Japaner durchzudringen. И вот возвращаясь к Китаю. Und so kehre ich jetzt wieder zu zum China zurück. Знаете, и до Hudson Taylor'а было в Китае много миссионеров. Auch vor Hudson Taylor waren viele Missionare dort. Но ничего не менялось. Aber es veränderte sich nichts. Ничего не менялось. Es verändert sich, veränderte sich einfach nichts. Почему? Wieso? Почему? Wieso? Потому что эти люди не хотели чем-то особо жертвовать. Weil diese Menschen eigentlich nicht mit etwas opfern wollten. Они выбрали стиль жизни, который они имели на родине у себя. Sie haben so einen Lebensstil gewählt, wie sie auch in ihrer Heimat hatten. Они ждали, когда местные жители придут к ним. Sie haben gewartet, bis die einheimischen Bewohner zu ihnen kommen. Вместо того, чтобы идти самим идти к ним. Also anstatt, dass sie selbst zu ihnen hingehen. Поэтому знаете. Deswegen wisst ihr. Нет смысла ждать, что Царство Божие начнет распространяться по земле. Also es hat keinen Sinn zu warten und zu denken, dass das Reich Gottes von alleine sich verbreitet auf der Erde. Когда мы закрываемся в наших церквях, wenn wir in unseren Gemeinden uns einschließen, и не проповедуем, und verkündigen nicht, нужно идти к людям, man muss zu den Menschen hinausgehen, делиться своим сокровищем, man sollte seinen Schatz mit ihnen teilen, чтобы у людей был выбор, damit die Menschen diese Wahl haben. Аминь. Аминь. Аминь. Amen. Вот ты хочешь иметь сверхъестественную жизнь. Also wirst du ein übernatürliches Leben haben. Я открою тебе секрет сегодня. Ich offenbare dir heute ein Geheimnis. Где ты можешь ее найти? Wo du es finden kannst. Сверхъестественная жизнь. Ein übernatürliches Leben. Она начинается возле креста Иисуса. Das fängt bei dem Kreuz Jesus Christus an. Возле креста Иисуса. Das fängt bei dem Kreuz Jesu an. Когда человек встречается с Иисусом. Wenn Mensch Jesus trifft. Там у креста. Dort am Kreuz. И он понимает. Und er begreift. Получает это откровение. Er bekommt diese Offenbarung. Это ради меня. Das ist alles für mich. Иисус, ты оставил небо. Jesus, du hast den Himmel verlassen. Ради меня. Du hast zurückgelassen für mich. Ты пошел на крест. Du gingst ans Kreuz. Ты взял мои грехи на себя. Du hast meine Sünden auf dich genommen. Ради меня. Also für mich. Ты воскрес из мертвых. Du bist von den Toten auferstanden. Ради меня. Für mich. Ты послал свой Святой Дух. Du hast deinen Heiligen Geist gesendet. Ради меня. Für mich. Ради меня. Für mich. Так как я могу отблагодарить тебя, Господи? Also wie kann ich dir zurückdanken, Herr? Твоим посвящением. Durch deine Hingabe. Твоей верностью. Durch deine Treue. Твоей любовью к нему. Durch deine Liebe zu ihm. И вы знаете, есть много людей, und wisst ihr, es gibt so viele Menschen, которые говорят, что они верующие, die sagen, sie sind gläubig, но знают ли они Бога? Aber kennen sie tatsächlich Gott? Знают ли они Бога? Kennen sie tatsächlich Gott? Знаешь ли ты Бога? Kennst du den Gott? Вот ты ходишь в церковь, also du gehst in die Gemeinde, но кто твой Бог? Aber wer ist dein Gott? Кто твой Бог? Also wer ist dein Gott? Когда Иисус жил на земле, als Jesus auf der Erde noch gelebt hat, люди принимали то за одного, то за другого. Die Menschen haben ihn mal für den gehalten, mal für den gehalten. Но кто твой Бог? Aber wer ist dein Gott? Знаешь ли ты, к чему ты призван? Weißt du denn, wozu du berufen bist? Вот мы часто молимся. Also oftmals beten wir. Как Давид. Wie David. Господь. Пастырь мой. Der Herr ist mein Hirte. Я ни в чем не буду нуждаться. Он мне wird nichts mangeln. Он покоит меня на злачных пажитях. Er weidet mich auf der grünen Aue. И вводит меня к водам тихим. Und bringt mich zu stillen Wassern. Но я хочу тебя спросить. Aber ich will dich eins fragen. А веришь ли ты? Glaubst du denn, что он действительно может тебя пасти на злачных пажитях? Dass er tatsächlich dich auf der grünen Aue weiden kann? Веришь ли ты? Glaubst du denn, что он действительно может накрыть тебе трапезы в виду врагов твоих? Dass er einen Tisch vor Angesicht deiner Feinde decken kann? А кто твои враги? Wer sind deine Feinde? Ну, конечно, это не люди. Natürlich sind das nicht die Menschen. Это твои проблемы. Sind deine Probleme. Твои обстоятельства. Das sind deine Umstände, с которыми ты борешься. Mit denen du kämpfst, которые выбивают почву у тебя из-под ног. Die manchmal die Erde unter deinen Füßen wegtragen. Веришь ли ты? Glaubst du denn, если Господь твой пастырь, wenn der Herr dein Hirte ist, тогда тебе нужно идти за ним прямо по пятам. Dann musst du buchstäblich im, Schritt, für Schritt ihm folgen. Вот прям вслед вслед. Also wirklich Schritt für Schritt ihm nachfolgen. Идти за ним. Und ihm nachfolgen. Если ты веришь, wenn du glaubst, тогда доверься ему. Dann vertraue ich ihm an. И позволь Богу und erlaube Gott, действовать в твоей жизни так, как Он этого хочет. In deinem Leben so zu wirken, wie er es will. Написано также, so ist es auch geschrieben, что очи Господа обозревают всю землю, dass die Augen des Herrn die ganze Erde durchstreifen, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано Ему. Um diejenigen zu unterstützen und zu stärken, deren Herz ungeteilt ihm gehört. Знаете, наша верность, она привлекает очи Господа к нам. Also, wisst ihr, unsere Treue zieht die Augen des Herrn auf uns. Если ты говоришь, wenn du sagst, Господь, я прославляю тебя, Herr, ich preise dich, я поклоняюсь тебе, ich bete dich an, но если ты не живешь как поклонник, aber wenn du nicht wie ein Anbeter lebst, если ты не ищешь его лица, wenn du nicht nach seinem Angesicht не ищешь suchst, его присутствия, wenn du nicht seine Gegenwart suchst, если ты не ищешь его славы, wenn du nicht seine Herrlichkeit suchst, и не горишь для него, und brennst nicht für ihn, то это просто религия, dann ist es einfach nur eine Religion. А религия, она никого не спасает. Aber die Religion rettet niemanden. И вот послушайте. Und bitte hört mir zu. Бог дал нам Дух Святой. Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben. Какая цель была у Иисуса, когда Он вместо себя послал нам Святой Дух? Also welches Ziel hat Jesus verfolgt, als er statt sich den Heiligen Geist zu uns gesendet hat? Чтобы мы сидели в наших церквях и утешали друг друга. Damit wir in unseren Gemeinden sitzen und einander trösten. Его сила, seine Kraft, должна прежде всего, muss als allererstes проявляться не в чудесах на сцене, nicht in den Wunder auf der Bühne sich zeigen, а в твоей и моей личной жизни, sondern in deinem und in meinem persönlichen Leben, чтобы плоды твоего и моего духа были вкусными, damit die Früchte deines Geistes, also von dir und von mir, schmackhaft werden, чтобы мы могли накормить также других людей, damit wir auch andere Menschen damit ernähren können, чтобы у тебя было что дать другим, damit du etwas hast, damit was du den anderen Menschen geben kannst. Мы больше не принадлежим себе. Wir gehören uns selbst nicht mehr. Написано, что Иисус, Он искупил нас. Es steht geschrieben, dass Jesus uns erlöst hat, rausgekauft. И Бог желает иметь сосуды, которые Он хотел бы пользоваться в любое время, когда Ему будет угодно. Und Gott wünscht sich solche Gefäße zu haben, dass er jederzeit gebrauchen kann, nicht weil es uns passt, sondern weil wie er das möchte. Я хочу задать тебе очень важный вопрос. Ich möchte dir eine ganz wichtige Frage stellen. У тебя есть откровение о Боге? Hast du eine Offenbarung über Gott? У тебя есть это откровение? Hast du diese Offenbarung? Если ты имеешь это откровение, wenn du diese Offenbarung hast, тогда у тебя есть сила. Dann hast du die Kraft. Тогда ты получил эту силу. Dann hast du diese Kraft bekommen. Когда ты получил Святой Дух, dann hast du den Heiligen Geist bekommen. Тогда у тебя есть обетование Отца. Dann hast du die Verheißungen vom Vater. Тогда у тебя есть Его Слово. Dann hast du sein Wort. Живи им. Lebe diesem Wort aus und bleib stehen, feststehen auf diesem Wort. Lass uns gemeinsam beten. Господь, мы так много уже слышали, так много знаем о Тебе. Herr, wir haben schon so viel gehört und wir wissen schon so viel über Dich. Спасибо Тебе, что Ты близко. Danke Dir, dass Du uns nah bist. Ты дал нам пример, как нам жить. Du hast uns ein Vorbild gegeben, wie wir leben sollen. Ты дал нам пример, как нам служить. Du hast uns ein Beispiel gegeben, wie wir dienen sollen. Ты дал нам обетование. Du hast uns die Verheißungen gegeben. Ты дал нам слово свое. Du hast uns dein Wort gegeben. Но нам нужно откровение. Aber wir brauchen eine Offenbarung. Нам нужно откровение. Wir brauchen eine Offenbarung. Господь, мы слишком заняты, чтобы копать глубоко. Herr, wir sind zu beschäftigt, um so tief zu graben. Нам нужно откровение. Wir brauchen diese Offenbarung. Нам нужна твоя сила. Wir brauchen deine Kraft, Herr. И вот сегодня. Und heute. Ты говоришь, пришло время. Sagst du, es ist an der Zeit. Ты говоришь, пришло время. Du sagst, es ist an der Zeit, облечься силой, die Kraft anzuziehen. Ты говоришь, облекитесь силой моей. Du sagst, ihr sollt meine Kraft anziehen. Поменяйте свои одежды. Und wechselt eure Kleider. Идите на жатву. Und geht die Ernte zu nehmen. Я посылаю вас делателями. Also ich schicke euch als meine Werkzeuge. С Духом моим Святым. Mit meinem Heiligen Geist. Облекитесь силой. Ihr sollt meine Kraft anziehen. И служите. Und dient. Господь, мы молимся. Herr, wir beten. Пусть придет любовь. Dass die Liebe kommt погибающим людям, zu den verlorenen Menschen, чтобы наша вера, она начинала действовать с любовью, dass unser Glaube durch die Liebe anfängt zu wirken. Ты искупил нас для себя, du hast uns für dich erkauft, и мы не принадлежим больше себе, und wir gehören uns selbst nicht mehr. Научи нас служить тебе, Господь, lehre uns dir zu dienen, Herr, дай нам твое помазание, und gib uns deine Salbung. Я молюсь сейчас за всех, чье сердце сейчас откликнулось. Ich bete jetzt für jeden, deren Herz jetzt darauf geantwortet hat. Действуй ты, Дух Святой. Wirke, du Heiliger Geist. Может быть, кто-то не имеет этого откровения. Vielleicht hat jemand von euch diese Offenbarung nicht. Господь, я молюсь сейчас, чтобы ты послал, дал это откровение. Herr, ich bete, dass du diese Offenbarung schickst. Чтобы не религия это пришла. Dass nicht die Religion kommt, sondern dass ein lebendiges Wort, eine lebendige Offenbarung von dir kommt. Ich danke dir, Herr, dass du uns immer zuhörst. Dass du so viel wünschst, uns zu geben. Danke dir, Herr. Amen. Amen. Amen. И у меня есть еще хорошая новость для вас. Und ich habe für euch noch eine gute Nachricht. Ура, ура, ура! Ура, ура, ура! Церковь Альфа и Омега скоро будет опять открыта. Also die Kirche Alpha und Omega wird bald offen sein. И наше богослужение. Und unser Gottesdienst. Мы будем праздновать как обычно. Werden wie wir gewöhnlich feiern. По воскресеньям 10:30. Sonntags 10:30. И в среду в 19 часов. Und mittwochs um 19 Uhr. Приглашаю тебя. Herzlich willkommen. Приходи, наполняйся Божьей силой. Komm und erfüll dich mit Gottes Kraft. Наполняйся Божьим откровением. Und erfüll dich mit Gottes Offenbarungen. Познай его любовь. Und erkenne seine Liebe zu dir. И в 6 мая в 19 часов. Und am 6. Mai um 19 Uhr, это среда, das ist ein Mittwoch, будет наше первое богослужение, wird unser erster Gottesdienst stattfinden. Мы собираемся на Celebration. Also wir versammeln uns zur Celebration. Мы будем славить Бога. Wir werden unseren Gott preisen. Поклоняться ему. Wir werden ihn anbeten. Приходи. Also komm dazu. Будешь ты благословен. Und dann wirst du gesegnet sein. Amen. Amen. Amen. Amen.